schlank werden durch sogenannte Apfeltabletten. Davor hat die Techniker Krankenkasse gewarnt. Mit Blick auf das Schlankheitsmittel FSS, Fat Slimming Show, das man sich im Internet bestellen kann. Das ist ein nicht verschreibungspflichtiges Mittel, das als rein pflanzlich und ohne Nebenwirkungen beworben wird. Der darin enthaltene Appetitzügler Sibutramin kann allerdings, so die Mitteilung der Krankenkasse, den Blutdruck gefährlich in die Höhe treiben und akute Herzschäden verursachen. Schwangere und stillende Frauen gefährden darüber hinaus das Leben ihres Kindes. Auch in einigen verschreibungspflichtigen Medikamenten ist dieser Appetitzügler Sibutramin enthalten, was Anlass zur Sorge gibt. Stoff für ein Gespräch mit unserem Ernährungsexperten, dem Lebensmittelchemiker Udo Pollmer. Warum, Herr Pollmer, darf dieser Appetitzügler überhaupt noch verschrieben werden? Ja, ehrlich gesagt, das frage ich mich auch. Bei Appetitzüglern war es bisher eigentlich immer nur eine Frage der Zeit, bis sie aufgrund von Nebenwirkungen verboten werden mussten. Und das ist fast unvermeidlich, einfach deshalb, weil Appetitzügler aufs Belohnungszentrum im Gehirn wirken. Sie manipulieren das Opiatsystem und da das halt ein uraltes System ist, bleiben Eingriffe letztlich immer riskant. Und Tatsache ist auf der anderen Seite auch, dass der Effekt aufs Gewicht natürlich gering ist und nach dem Absetzen in aller Regel wieder schwindet. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Studien zu diesem Thema, jüngst vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam. Die haben mitgeteilt, dass zum Beispiel das Hungerhormon Ghrelin schlank macht. Was halten Sie davon? Ja, da gibt es in der Tat Versuche mit Mäuslein. Da hat man bei denen ein Gen abgeschaltet, das dieses Ghrelin verstoffwechselt oder verändert. Und siehe da, die Tiere blieben schlank. Aber es gab in der Vergangenheit schon viele Hormone und viele schlanke Labormäuse. Aber bei Menschen sind die Forscher ausnahmslos gescheitert. Und das hat einen relativ einfachen Grund. Der Körper, der menschliche Körper, reguliert seinen Energiehaushalt ja in erster Linie über die Wärmeabgabe, also über die Durchblutung von Armen und Beinen. Und ob sie warme Hände haben oder immer einen Pulli brauchen, das entscheidet über ihre Energiebilanz und nicht der Fettgehalt der Magermilch. Und der Körper regelt es eben selber, ob sie bei einer bestimmten Temperatur eher frieren oder schwitzen. Heißt das, die Gene sind mal wieder schuld? Ja, unsere Gene halten unseren Körper zunächst einmal am Leben, sie erneuern ihn, sie heilen ihn und gelegentlich müssen sie dann natürlich auch schon mal als Sündenbock herhalten. Und immer wieder gibt es natürlich Meldungen, man habe gerade wieder ein neues Gen entdeckt und dieses Gen mache dick. Und eine Analyse der sogenannten Labormaus-Datenbank ergab kürzlich, dass bei Mäusen etwa 6000 Gene an der Gewichtsregulation beteiligt sind. Das macht schon fast 25% des gesamten Erbguts aus. Und wenn wir dann nochmal 10 Jahre warten, dann sind wir wahrscheinlich irgendwann bei 50%. Und das erlaubt am Schluss im Grunde nur noch eine Aussage: Wenn uns wieder einmal eine Gentherapie oder ein Wunderhormon in Aussicht gestellt wird, dann ist das in Sachen Abnehmen für den Menschen ohne tiefere Bedeutung. Das heißt, die Gene sind nicht das Entscheidende beim Thema Übergewicht. Ja, die Gene geben den Rahmen vor, je nachdem, ob sie eher hager oder korpulent sind. Und das Älterwerden und die Lebensereignisse hinterlassen natürlich auch ihre Spuren. Pubertät oder Geburten ändern das Hormonsystem genauso wie Ärger oder Verzweiflung. Und daneben gibt es aber noch zahlreiche weitere Gründe für Gewichtsveränderungen. Wenn zum Beispiel bei Kindern die Mandeln rausgenommen werden oder bei Erwachsenen der Magenkeim Helicobacter pylori abgetötet wird, dann nehmen viele Patienten anschließend zu. Und dass Mikroorganismen einen starken Einfluss auf das Gewicht haben können, ist ja im Grunde schon lange bekannt. Denken Sie doch nur an die Tuberkulose, an die sogenannte Schwindsucht. Und warum sollte es nicht auch das umgekehrte Phänomen geben? Wie meinen Sie das mit der Tuberkulose? Ja, die Menschen nehmen ab. Sie werden immer weniger. Und da gibt es eben Krankheiten, wo man weniger wird. Und es gibt auf der anderen Seite aber auch Krankheiten, wo man mehr wird. Also ein Beispiel. Sie kennen ja diese sogenannten amerikanischen Couch-Potatoes, wo schon das Fett über die Knöchel quillt. Und es ist in der Tat so, diese Menschen haben tatsächlich häufig Antikörper gegen ein Virus im Blut, gegen das sogenannte Adenovirus 36. Und wenn man das Ratten gibt oder auch Affen, dann werden die davon ziemlich fett. Und je fetter Menschen sind, desto mehr Antikörper haben sie gegen dieses Virus. Im Fettgewebe zum Beispiel von Patienten, die sie das Fett hatten absaugen lassen, da waren die Stammzellen bei jedem zweiten damit infiziert. Würde hier eine Art Antibiotikum helfen, dann müssten natürlich viele Diätgurus wieder arbeiten geben. Sie wollen jetzt aber nicht statt der Apfeltabletten zu anderen Medikamenten raten. Nein, denn so komplex gezügeltes System wie das Körpergewicht lässt sich ja nicht pauschal mit irgendeiner Wunderpille steuern. Und deshalb brauchen Übergewichtige nicht diesen autistischen Ratschlag, sie müssen aber abnehmen, sondern sie brauchen eine Diagnose. Einem Menschen mit Übertemperatur, also einem Fiebernden, den schickt man ja auch nicht in den Kühlraum. damit er endlich die gewünschte Normaltemperatur erreicht. Erst die richtige Diagnose bringt die Heilung und nicht ein Hinweis auf Überhitzung durch zu viele Kalorien.